Als ich aufwachte, war es heller Tag. Butch war im Küchenteil des Hauptraums. Das Wasser im Kaffeebereiter brodelte. Butch fragte, »Wie fühlst du dich?« »Okay«, sagte ich. »Und du?« »Putzmunter, was immer das bedeuten mag. Kaffee?« »Ja. Danach sollten wir nachsehen, ob die Brücke noch steht. Wenn ja, hauen wir hier ab. Komm einfach früher nach Hause als geplant.« »Wie in manch anderem Jahr auch«, sagte er und schenkte uns ein. Schwarzer Kaffee, aromatisch und stark. Genau das Richtige nach einer Begegnung mit Wesen von einer anderen Welt. Bei Tageslicht hätte alles wie Einbildung erscheinen sollen, aber das tat es nicht, jedenfalls mir nicht, und als ich Butch fragte, konnte er das nur bestätigen. Das Wonder Bread war alle, aber wir hatten noch ein paar Obsttörtchen. Ich stellte mir vor, wie Sheila kopfschüttelnd sagte, nur Männer im Wald würden Obsttörtchen der Marke Hostess zum Frühstück essen. »Mh, schmeckt gut«, sagte Butch schmampfend. »Ja, ausgezeichnet. Hast du von dem eingeatmeten Zeug träumen müssen, Butchie?« »Kein bisschen.« Er überlegte. »Hm, wenigstens kann ich mich an nichts erinnern. Aber sieh dir das hier an.« Er griff nach seinem Block und blätterte die Zeichnungen durch, die er an den Abenden angefertigt hatte, die üblichen Skizzen und Karikaturen, darunter eine von mir, wie ich mit breitem Grinsen einen Pfannkuchen durch Hochwerfen wendete. Ziemlich weit hinten machte er Halt und hielt mir dann den Block hin. Gezeichnet hatte er den jungen Mann von letzter Nacht, blondes Haar, Steppweste, Khakihose, Umhängetasche. Das war keine Karikatur, sondern ein lebensechtes Porträt des Mannes, wenn wir ihn so nennen wollen, jedoch mit einer Ausnahme. Butch hatte die Augen mit Sternen gefüllt. »Scheiße, Mann, das ist große Klasse«, sagte ich. »Wie lange bist du überhaupt schon auf?« »Ungefähr seit einer Stunde. Für das Porträt habe ich nur 20 Minuten gebraucht. Ich wusste einfach, was ich zu tun hatte. Als ob alles schon auf dem Papier stünde. Ich habe keinen einzigen Strich abgeändert. Verrückt, was?« »Ja, verrückt«, bestätigte ich. Ich überlegte, ob ich ihm erzählen sollte, dass ich von einer brennenden Scheune geträumt hatte. Mein Traum war unglaublich realistisch gewesen. Ich hatte seit längerer Zeit verschiedene Einleitungen mit einem außergewöhnlichen Sturm ausprobiert, tatsächlich schon seit Jahren. Die ursprüngliche Idee dazu hatte ich ungefähr in dem Alter gehabt, in dem mein Sohn jetzt war. Ich hatte mich an dieser Figur versucht, dann an jener, danach an einer Schilderung der Kleinstadt, in der alles spielen sollte. Einmal hatte ich sogar versucht, einen Wetterbericht als Einleitung zu verwenden. Nichts hatte funktioniert. Ich kam mir wie jemand vor, der einen Safe öffnen wollte, dessen Kombination er vergessen hatte. Dank meines Traums hatte ich an diesem Morgen einen Blitzstrahl gesehen, der eine Scheune in Brand gesetzt hatte. Ich sah die Wetterfahne, einen Hahn, in der Hitze rot werden, als die Flammen sich durchs Dach fraßen. Ich überlegte, was alles daraus folgen würde. Nein, ich wusste es. Ich nahm das Ding, das wie ein Brillenetui aussah, von dem Beistelltisch und warf es spielerisch von einer Hand in die andere. »Es liegt an dem hier«, sagte ich und warf das Etui Butch zu. Er fing es mühelos. »Na klar, woran sonst?«